Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen. Nachttaxi. Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Folge hören Sie 7 Haiku mit sehr langen Pausen dazwischen. Letztes Abendlicht auf dem Fluss, über der Stadt leuchten Blitze auf. Ein Farnblatt entrollt schneckenhaft sein Gefieder. Das war im Frühling. Ach, dieser Duft aus ganz früher Zeit, ich weiß seinen Namen nicht. Eines noch, sagt er. Die Tankwartin bringt ein Bier. Draußen regnet es. Die künstlichen Blumen in der Plastikvase, sie geben sich Mühe. Graues Abendlicht, schwarz verästelte Zweige, ein Krähenschatten. Das kleine Mädchen dreht sich das Radio auf und tanzt zu den News.